Erster König Salomo liebte viele Frauen aus anderen Ländern. Er liebte Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und von den Hethitern. Zweiter Gott sagte früher, ihr dürft diese Völker nicht heiraten. Sie bringen euch zu ihren Göttern. Aber Salomo liebte sie sehr. Dritter, er hatte 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Seine Frauen änderten sein Herz. Vierter, Salomo wurde alt. Seine Frauen brachten ihn zu fremden Göttern. Er war Gott nicht mehr treu wie sein Vater David. Fünfter, Salomo diente der Göttin Astarte. Er diente auch dem Gott Milkom. Das war schrecklich. Sechster, Salomo tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er folgte Gott nicht ganz so wie David. Siebter, Salomo baute Plätze für Opfer. Er baute sie für Chamos und Milkom auf einem Berg bei Jerusalem. Achter, er tat das für alle seine ausländischen Frauen. Sie opferten dort ihren Göttern. Neunter, Gott wurde zornig auf Salomo. Salomo verließ den Gott von Israel. Gott war ihm zweimal erschienen. Zehnter, Gott gab ihm den Befehl, folge keinen fremden Göttern. Aber Salomo hörte nicht auf Gott. Elfter, Gott sagte zu Salomo, du hast meine Regeln nicht gehalten. Ich nehme dir das Reich weg. Ich gebe es deinem Diener. Zwölfter, aber ich tue es nicht jetzt. Ich warte, bis du tot bist. Ich nehme es erst deinem Sohn weg. Dreizehnter, ich nehme ihm aber nicht alles weg. Dein Sohn bekommt einen Stamm. Das tue ich für David und für Jerusalem. Vierzehnter, Gott schickte Salomo einen Feind. Er hieß Hadad und kam aus Edom. Er war aus der Königsfamilie. Fünfzehnter, früher kämpfte David gegen Edom. Job wollte die Toten begraben. Er tötete alle Männer in Edom. 16. Job blieb 6 Monate dort mit dem Heer. Er wollte alle Männer in Edom töten. 17. Hadad floh aber nach Ägypten. Einige Diener seines Vaters halfen ihm. Hadad war damals noch ein Kind. 18. Sie gingen von Midian nach Paran. Dann nahmen sie Leute mit nach Ägypten. Der Pharao gab Hadad ein Haus und Essen. 19. Der Pharao mochte Hadad sehr. Er gab ihm die Schwester seiner Frau zur Ehefrau. 20. Sie bekamen einen Sohn namens Genubat. Die Königin zog ihn im Palast auf. Er lebte bei den Kindern des Pharao. 21. Hadad hörte in Ägypten, David ist tot. Auch der Feldherr Job ist tot. Hadad wollte zurück in seine Heimat. 22. Der Pharao fragte, fehlt dir etwas bei mir? Hadad sagte, nein, aber lass mich bitte gehen. 23. Gott schickte noch einen Feind namens Reson. Er war von seinem Herrn, dem König von Zoba, weggelaufen. 24. Reson sammelte Männer um sich. Er wurde ihr Anführer. Er eroberte Damaskus und wurde dort König. 25. Er war ein Feind von Israel, solange Salomo lebte. Er hasste Israel und war König über Aram. 26. Auch Jerobeam kämpfte gegen den König. Er war ein Diener von Salomo. Seine Mutter war eine Witwe. 27. So kam es zum Streit. Salomo baute Mauern in Jerusalem. Er schloss eine Lücke in der Stadt Davids. 28. Jerobeam war ein tüchtiger Arbeiter. Salomo sah das. Er machte ihn zum Chef über die Arbeiter von Josef. 29. Eines Tages ging Jerobeam aus Jerusalem weg. Der Prophet Ahia traf ihn auf dem Feld. Ahia trug einen neuen Mantel. 30. Ahia nahm seinen neuen Mantel. Er zerriss ihn in 12 Stücke. 31. Er sagte zu Jerobeam, nimm 10 Stücke. Gott sagt, ich nehme Salomo das Reich weg. Ich gebe dir 10 Stämme. 32. Aber ein Stamm bleibt bei Salomos Familie. Das tue ich für David und für Jerusalem. 33. Salomo hat mich verlassen. Er betet fremde Götter an. Er lebt nicht so wie sein Vater David. 34. Ich nehme Salomo das Reich nicht jetzt weg. Er bleibt König, solange er lebt. Das tue ich für David. 35. Aber ich nehme seinem Sohn das Reich weg. Ich gebe dir 10 Stämme. 36. Sein Sohn behält einen Stamm. So bleibt David immer ein Licht in Jerusalem. Ich habe diese Stadt gewählt. 37. Ich mache dich zum König über Israel. Du wirst über alles herrschen, was du willst. 38. Du musst auf mich hören. Du musst tun, was mir gefällt. Dann bin ich bei dir und helfe dir. 39. Ich werde die Familie von David bestrafen. Aber ich tue das nicht für immer. 40. Salomo wollte Jerobeam töten. Deshalb floh Jerobeam nach Ägypten zum König Schischak. Er blieb dort bis Salomos Tod. 41. Alles andere über Salomo steht in einem anderen Buch. Dort steht auch viel über seine Weisheit. 42. Salomo war 40 Jahre lang König in Jerusalem. Er regierte über ganz Israel. 43. Salomo starb und wurde in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Rehabeam wurde der neue König.